meiner 70er Jahre gibt es CD-Kollektion. So ähnlich ging's dann später auch der Punk-Generation. Selbst die Hip-Hop-Jugend versinkt im eigenen Kommerz. Revolution verkommt so schwer. Anders denken ist hier nicht nur erduldet. Anders denken wird hier ausdrücklich erwünscht. Ein neues Produkt im Warensortiment, das der Kunde noch nicht kennt. Ein Hoch aufs Kapitalsystem, wir interessieren die Einzelnen, solange nur der Umsatz steigt. Was will man mehr? Uns wird erklärt, was wichtig ist, was du alles brauchst, bis du glücklich bist. Mein Haus, mein Auto und mein Pferd. Was will man mehr? Der anvisierte Markenwahn ist festes Kapital. Auch die Kaufkraft der Jugend ist heute nicht mehr zu verachten. Einer an, weil man heute wirklich alles kaufen kann. Das neue Ariel wäscht weißer als bisher. Die neue Aspirin, Mann, die musst du mal erleben. Egal wovon du träumst, was auch immer du dir wünschst. Wenn der Preis stimmt, lässt sich drüber reden. Ein Hoch aufs Kapitalsystem, wir interessieren die Einzelnen,